Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 375. Weniger ist nicht immer mehr. Ha! Ja, Themen heute wird sein Purism, das Smartphone, das andere Wege gehen will. Tja, da habe ich auch was dazu zu sagen. Nachrichten gab es auch, News gab es auch wieder jede Menge. Klar, Community war auch aktiv und eine App der Woche, die haut einem glatt vom Sockel. Unfassbar. Tja, Purism, das Smartphone, ja, das mal wieder eine Alternative zu Android darstellen will mit einem Open-Source-System. Und da werde ich immer hellhörig, ja, bin ich immer interessiert, auf jeden Fall. Ein Phone, das Sicherheit und Privatsphäre, also in den Fokus rücken möchte, ja, so sagen die das selbst, ja. Das nächste Killer-Feature, you finally own your data. Ja, und das sagt natürlich einiges aus. Also, was ist da dann naheliegender als zu sagen, wow, cool, irre, will ich und so weiter und so weiter. Ja, folgendes zum Beispiel. Es gibt einmal dieses Pure OS. Ja. Das wird propagiert als OS auch für dieses Phone bzw. Tablets und so weiter, auch für Notebooks gibt's das, also das ist im Prinzip eine Linux-Distribution. Ja. Und da könnt ihr jetzt schon erahnen, worauf ich hinaus möchte. Das ist kein System oder kein Phone, wo es heißt, das ist das System, da drauf, zack, Ende. Ja, sondern da meldet sich zum Beispiel KDE. Und ist interessiert und will wohl KDE Plasma auf das Phone bringen, als eigenes System wieder. Da hat auch KDE schon wieder mal in ihrem Wiki da was eingefügt. Und so langsam beschleicht mich dann das Gefühl, ah ja, das ist so wie das Ubuntu-Phone. Ja, tut mir leid, aber das Problem ist hier ganz einfach. Man weiß nicht von Anfang an, was für ein System wird jetzt eigentlich gemacht? Ist es PureOS? Ist Plasma Bestandteil von PureOS? So wie sich das hier liest, ist es ein eigenes OS, also zwei OS. Und damit hat man schon wieder ein riesiges Problem geschaffen. Das Ganze ist momentan in der Finanzierphase, also es wird hier über die Webseite puri.sm nach Geld gefragt natürlich, ja, 1,5 Millionen werden benötigt, knapp eine halbe Million ist jetzt zusammen, 35 Tage wird es noch klappen. Also, ich muss schon sagen, es ist bezeichnend, was da gleich schon beim ersten Blick zu erkennen ist, ist, dass die Open Source Community hier mal wieder ganze Arbeit leistet, um ja die Massenkunden fernzuhalten. Kein klares Konzept. Technische Daten, die also von vielleicht vor 2 Jahren cool waren, ja, da kann ich euch auch gleich mal was dazu erzählen. Also mal schauen, wo wir das hier haben. Also ein 5-Zoll-Display, das ist ja noch okay, ja. LTE-Netzwerk auch schön. Als Feature ein Hardware-Kill-Switch für die Kamera, Mikrofon, Bluetooth und Baseband. Ja, war klar. Das ist das Ultimative, das braucht jeder. Gut, kann man aber noch sagen, ja, wegen der Sicherheitssachen, ja, also Aluhutträger werden da garantiert ihre Freude daran finden. Ja. Aber jetzt suche ich hier mal die weiter. Also ich hab's hier schon mal gelesen. Ah ja, hier ist es, genau. Also haltet euch fest. Ja. Eine i.mx6 bzw. i.mx8 CPU. Ja. Was heißt die beziehungsweise? So steht das da. Ja, gut. Was ist denn das? Ja, erstmal mal nachgucken. Also, naja, ich habe ja gesagt, die Performance von der CPU ist nicht ganz so wichtig. Von daher denke ich auch, dass die, auch wenn die CPU hoffnungslos unterlegen ist, den Pendants zu Snapdragon, ist das wahrscheinlich kein großes Problem. Vivante GPU sagt mir gar nichts. Gar nichts. 3 GB Hauptspeicher, 32 GB eMMC-Speicher, also Storage. Micro-SD-Kartenslot ist dabei. Und halt euch fest, als Kamera-Feature wird noch Flash propagiert. Also das heißt, ein Blitzlicht. Ja, super. Irre, das ist das Killfeature. Nein, also ich fange schon wieder an, sarkastisch zu werden. Aber ganz im Ernst, mit diesen technischen Daten wird wieder eins demonstriert. Die Open-Source-Szene ist nicht geeignet, momentan für Hardware-Produkte zum Mainstream zu bringen. Ganz einfach. Wie oft hat dieser Purismus, auch wenn das Teil Purism heißt, ja, dieser Purismus, diese fast schon Bill Gates-ähnliche Verleumdung von besseren technischen Daten. Ja, ich erinnere nur an den Spruch, 640 Kilobyte Speicher braucht, niemand braucht mehr. Jemals. Ne? Ja. Das hat schon einigen Projekten das Genick gebrochen. Das war das Ubuntu Phone. Damit lockt man niemand mehr hinterm Ofen hervor. Ja. Aber auch bei Softwareprojekten wie zum Beispiel XMPP, ja, die eben überhaupt nicht auf die Zeichen der Zeit geachtet haben, die stur gesagt haben, ach, Emojis ist nix, ja, weg, brauchen wir nicht. Text-Emojis, wenn man will, als maximal. Ja, also, ja, dann sagen die Leute, okay und tschüss. So einfach ist es. Und was hier zusammengestückelt wird, ja, wobei, zusammenstücken möchte ich gar nicht so sagen, dass jedes Smartphone ist zusammengestückelt, ja, also klar. Aber was hier eben insgesamt angeboten wird, ist einfach nicht konkurrenzfähig, in keinster Weise konkurrenzfähig, ja. Wer heutzutage ein neues Smartphone rausbringt, ein neuer Typ von Smartphone mit 3 GB Hauptspeicher und 32 GB Storage, der lebt auf einem anderen Planeten. Ja, bis das Smartphone rauskommt, ist es mindestens Mitte 2018. Ja. Da hauen sich dann in der Zeit die iPhones und die Android-Geräte die 256 GB als Top-End-Spezifikation um die Ohren. Ja. Und ich kann es absolut nicht begreifen, ich kann es nicht nachvollziehen. Hier wird wieder da komme ich auch noch dazu, ja, wie bei den Outdoor-Smartphones, ja, wird wieder ein Problem gelöst und dann denkt man, alles andere ist ja nicht wichtig. Hier hat man offenbar das Problem Sicherheit gelöst, ja, offenbar deswegen, weil ich es natürlich hier so nicht nachkontrollieren kann, dass das Smartphone ist dann immer auf dem Markt. Aber ich glaube denen mal, wenn die sagen, wenn die schon so einen Kill-Switch drin haben, ja, für die ganzen Sachen wie Kamera eben, Mikrofon und so weiter und Wi-Fi, Bluetooth und Baseband, dann glaube ich das denen, ja, also auf sowas kommt nur jemand auf eine Idee, der wirklich ein ernsthaftes Problem hat mit seiner Privatsphäre, ne? Und dass es auch eben sicherheitsmäßig einen Fokus hat, auch das, ja, da haben die natürlich viel Arbeit damit zu tun, da muss man eben wirklich gucken, dass dieses Team von Leuten, aus wo ich auch nicht weiß, wie viele Leute da jetzt in diesem Team sind, ja, dass die das auch hinkriegen, zeitnah innerhalb von 24 bis 48 Stunden auch Patches zu liefern bei schwierigen, bei gefährlichen Sachen, ja. damit diese auch dann recht schnell implementiert werden können. Ja. Ansonsten hatten wir ja das Gleiche wie bei den Android-Smartphones auch. Da gibt es ein monatliches Security-Update. Ja, es ist ein Monat. Also ungünstigsten Falle, nach dem letzten Sicherheitsupdate hat dann einer eine Lücke entdeckt. Ja, und dann dauert es einen Monat, bis das gefixt wird. Okay. Ja. Ich meine, und das ist ja schon gut. Aber wenn man das hier anders machen will, dann muss da schon ein gewaltiges Team da hinten dran stehen. Ja, die das dann auch wirklich machen. Ja, dann ist hier so Sachen eingebaut, was man eigentlich mit jedem Smartphone mittlerweile auch machen kann, denn es ist eigentlich reine Software, reines App-Problem. Ende zu Ende, dezentralisierte Kommunikation mit Matrix, ja, also offenbar ein Messenger. Ja. Ein Messenger. Stolz wird gesagt, dass es kein Google Android benutzt, kein Apple iOS, dass es QoS by Default, ja, nutzt und eben, dass es die meisten New Linux Distributionen nutzen kann. Und das ist für einen normalen Kunden einfach ein Unding. Kann man vergessen, kann man absolut vergessen. Ja, wenn das so anfängt, ist es einfach nicht praktikabel. Deswegen gibt es zum Beispiel auch Chrome OS. Für die Leute, die sagen, wie jetzt, also gut, Windows will ich nicht, ja, brauche ich auch nicht. Ich gehe nur ins Internet. Und mein System soll einigermaßen sicher sein. Ja, also, dann Chromebook, zack. Und da fluxt's, ja. Jetzt stellt euch mal vor, so jemand müsste überlegen, okay, also ich kann jetzt noch eine andere Linux-Distribution, dann installiert er das, dann hat er jede Menge Probleme, könnt ihr euch ja vorstellen, dass die Sicherheitsupdates eben nicht dann zur Verfügung stehen für ein Telefon und so weiter und so weiter. Ich könnte mich da überschlagen, ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt ansetzen soll. Vielleicht setze ich beim Preis an. Also wenn man das hier jetzt, also so das Early Adopter, ja, quasi nimmt oder eben versucht zu finanzieren, was, falls es scheitert, weiß ich nicht, was mit dem Geld passiert, ist ja immer ein Problem, ja. Also ich sehe hier auch gerade, ich habe gesagt, dass frühestens Mitte 2018 rauskommt, sehe ich hier gerade, die vermutliche Auslieferung wird sein Januar 2019. Also, da brauche ich mit 3 GB und 32 GB noch nicht mal, noch mal drüber nachzudenken. Das ist ja Retro. Ja. Also, das geht überhaupt nicht. Kommt dann auf $599. Nein. Ja, nein. Für 599 kriege ich ein echtes Phone, ein richtiges Phone, das zigtausende von Apps nutzen kann. Ja. Und ja, eben kein Durcheinander bietet. Das Durcheinander hat man schon bei der Auswahl, da muss es auch nicht nochmal ein Durcheinander geben im laufenden Betrieb. Ja. Ich meine, ich weiß ja, wen dieses Phone ansprechen soll. Aber warum? Warum? Ich meine, man kann sich immer wieder auf spezielle Gebiete versteifen und kann dann sagen, okay, jetzt habe ich hier ein Linux-Phone, geil. Android ist eben auch ein Linux-Phone, tut mir furchtbar leid, ja. Nur weil es von Google ist, ist das nicht das Böse, das Android. Da könnten auch Firmen, habe ich ja schon tausendmal gesagt, können das Google Android auch nehmen und können das anpassen. Das machen auch viele, wie zum Beispiel Amazon mit dem Fire OS, ne? Und statt dass dann da mal angesetzt wird, ja, und sich so eine Open-Source-Firma mal das Android vornimmt, verändert entsprechend und dann aber so weit kompatibel lässt, dass zumindest die Apps noch laufen, ja, und dann eben vermarkten, das ist natürlich offenbar nicht drin. Ja, somit hat man mit dem Librem 5 Phone, ja, Purism, auch wieder etwas auf den Weg gebracht. Ich sag's euch ehrlich, was scheitern wird. Ja. Ich bin überhaupt noch skeptisch, dass es jemals ausgeliefert wird. Wie gesagt, das Ubuntu Phone und Ubuntu, die Firma Canonical, hat da auch schon etwas mehr, sag ich mal, Finanzen im Background gehabt und die sind kläglich gescheitert mit diesem Ubuntu Phone. Und ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es hier funktioniert. Schon von Anfang an, ja, sprechen wir mal von Fragmentierung. Schon von Anfang an wird hier eine Massenfragmentierung vorgenommen, wo man sich dann auswählen kann, ja, okay, also ich nehme das Plasma von KDE oder PureOS von der Firma oder irgendeine andere Linux-Distribution, ja. Also, da seht ihr schon, also dagegen ist die Android-Fragmentierung geradezu ein Witz, ein Scherz. Ja. Da könnt ihr euch das schon vorstellen. Also, und dann, sind wir ehrlich, also durchsetzen, auch nur im 1%-Bereich wird es nicht geben. Kann man vergessen, gibt's nicht. Nicht mit dieser Strategie, nicht mit dieser Attitude, die eben mal wieder auf ein paar Leute abgezielt hat. Ja, aber so ist es nun mal. Die, wo am lautesten schreien, kriegen dann auch das. Die anderen, die zufrieden sind, die sind halt leise. Ja. Und deswegen haben die dann auch oder rücken da oftmals nicht in den Fokus. Ich finde aber, man darf das nicht vergessen, der wichtigste Markt ist der Massenmarkt, denn der Massenmarkt bestimmt nicht nur die insgesamte Situation von einem Smartphone, sondern es spiegelt auch das wider, was die Leute wirklich brauchen und was sie wirklich wollen. Ja. Und es ist immer so lustig, wie man probiert, wenigen, also die Ideen von wenigen, allen Leuten irgendwie versucht aufzuzwingen, ja, aber dann so kläglich scheitert, indem man noch nicht mal ein Konzept für den Massenmarkt anbietet. Unglaublich. Gut. Dieser kleine Rant musste sein, ja, weil ich finde das immer ein bisschen schade. Wieder ein vom Grund her gutes Projekt in den Sand gesetzt. Die Open Source Community muss wirklich noch sehr, sehr viel lernen, ja, um das irgendwann mal auch in den Griff zu kriegen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, Google hat gezeigt, was man mit Open Source machen kann. Ja. Manchmal geht Google den falschen Weg, ja, ganz klar. Aber sie haben wenigstens einen Weg. Und den Weg, den sehe ich bei solchen Projekten überhaupt nicht, weil jeder, der also im normalen Leben steht, ja, und nicht nur hier seine kleine, heile Computerwelt sieht, ja, der weiß, dass das nicht, aber auch nicht mal annähernd Fuß fassen wird, sowas. Und damit ist diese ganze Mühe für den Hintern. Ja, weil man hat nichts bewirkt, man hat nichts geändert, man hat ein paar hundert oder ein paar tausend Leuten hat man vielleicht das gegeben, was sie möchten, das ist schön, ja, das ist gut, aber man hat nichts geändert daran, dass es viele unsichere Smartphones gibt, dass die Leute sich einen Mumpitz oder einen feuchten Kehricht drum kümmern, um ihre Sicherheit, um ihre Daten, ja, weil wenn man anfängt, es ist wie bei allem, ja, zu polarisieren, dann wird es nicht gut, das Endergebnis. Dann gibt es eben zwei Extreme und viele Leute werden dann nicht bereit sein, eben so extrem auf alles zu verzichten, wegen ihrer Datensicherheit. Nee, das muss schon in der Waage sich halten, ja, Datenschutz und Nutzen. Ja, weil sonst braucht man hier solche Geräte gar nicht zu machen, dann nehme ich hier mein uralt Phone, ja, und Notizblock und dann bin ich ausgerüstet, ja, und der kann auch nicht abgehört werden, der ist 100% geschützt gegen jegliche Attacken von Wi-Fi, der Notizblock, ja, aus Wi-Fi kein Bluetooth-Attacke, nix, ja, das ist schlecht, ne. Also gut, okay, es kann natürlich einer kommen, mir eine reinhauen und einen Notizblock abnehmen. Klar, das geht natürlich. Aber das wollen ja die Menschen auch oftmals nicht sehen. Ne? Wie viele 100 Beispiele soll ich da springen? Bargeld vielleicht? Ja, genau. Oh, die Karten sind so unsicher. Ja, Kreditkarten, also total unsicher, ja, unglaublich, so was denn da ein Schindluder damit getrieben hat. Nur Bares ist Wahres, ja, dann gehen wir auf die Bank, holt das Geld ab, filiert mit dem Geldbeutel, alles weg, wunderbar, Bargeld lacht, ne, kann jetzt zurückverfolgt werden, ja, wunderbar, super, oder kriegt gleich eins über die Rübe gezogen, das Geld abgenommen und dann ist alles weg, ja, wobei mit der Kreditkarte dann ein Anruf von einer Minute, ja, und Kreditkarte gesperrt und alles okay, ne? Wunderbar. Aber wie gesagt, ne, jeder nach seiner Fasson, jeder so, wie er es sieht. Ich sage immer, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur eine gefühlte Wahrheit. Und es ist schließlich das wahr, was man glaubt. Ja. Also die absolute Realität ist vielleicht was für Philosophen, ja. Aber allgemeiner Konsens herrscht, glaube ich, auch in der Philosophie, dass es eine allgemeine, feste, hundertprozentig unumstößliche Realität nicht gibt. Gibt's nicht. Alles ist relativ. So. Samsung, um jetzt zu den News zu kommen, weil ich habe, glaube ich, schon wieder ziemlich lange gequatscht. Ja, genau. Um zu den News zu kommen, Samsung Galaxy S8 Active. Ja, eben habe ich ja noch gesagt, wie bei den Outdoor-Handys, ja, ein spezifisches System hat man, oder eine spezifische Aufgabe und dann vergisst man eben, dass der Rest auch noch stimmen muss, ja. Zum Beispiel ist es immer bei diesen Outdoor-Geräten so, die müssen robust sein, ja, die müssen, müssen wasserfest sein, ja, und vielleicht noch ein bisschen von der Akkulaufzeit her besonders sein, ja. Meistens scheitert es aber schon daran und die Akkulaufzeit ist einfach ganz normal. So, und offenbar müssen Outdoor-Handys keineswegs technisch auf dem neuesten Stand sein, die müssen auch nicht genug Speicher haben, die müssen auch nicht einen guten Prozessor haben, die müssen auch ja, sonstige keine Sachen haben, so reicht es offenbar, wenn es robust ist. Ja, und dann wundern sich die Firmen, dass die Outdoor-Handys gar nicht so gut verkauft werden, dass da Promillebereiche sind, ja, im Vergleich zu den anderen Smartphones, was die Outdoor-Geräte ausmachen. Obwohl ja eigentlich das gut ist. Jeder wünscht sich doch ein Smartphone, das er auch mal auf den Boden klatschen lassen kann, aus Versehen, ohne dass es gleich kaputt geht. Oder das auch mal ins Klo fallen kann, ohne dass es gleich kaputt geht. Ich weiß. Aber das sind doch eigentlich Sachen, die wünscht man sich doch. nur, tja, das Drumherum muss eben auch stimmen, damit mehr Menschen auch da einen Sinn drin sehen. Und wenn ich dann sehe, dass noch nicht mal die Geocacher so ein Outdoor-Gerät haben, ich habe noch keinen gesehen, die haben alle normale Smartphones, obwohl die teilweise unterwegs sind, da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich kenne das, ja. Wind, Wetter, Regen, Schnee, Sturm, Hagel, alles, ja, der Geocacher ist immer unterwegs, ja, knietief im Wasser, kein Problem, aber, ne, das Smartphone ist eben nicht dafür tauglich, das merken dann auch einige oft, ne? Sieht man dann mit den typischen Spinnweben und, ja, Wasserschäden und so weiter. Gut, Samsung hat jetzt endlich, also die haben auch bei den alten Geräten den Fehler gemacht, aber hier hat Samsung jetzt endlich vielleicht mal etwas auf den Markt gebracht, das sowohl outdoor-tauglich ist, also ein echtes Outdoor-Handy ist, aber bei dem man so gut wie keine Kompromisse machen muss von den technischen Daten her. Das Ganze kommt mit einem 5,8 Zoll Display, Super AMOLED, mit Gorilla Glass 5, ja, ist eben nochmal mit den Rändern, so man nennt es rugged, ja, also stabilisiert, so dass die Chance, dass es wirklich voll aufs Display fliegt, gleich schon mal wesentlich geringer ist. Meistens trifft es nur den dickeren Rand. Ja, und somit ist das schon mal ein großer Vorteil. Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB RAM, 64 GB Storage mit MicroSD-Kartenslot und damit entspricht es den Leistungsdaten vom Galaxy S8. Und das ist ja gar nicht verkehrt dann. Also man muss hier zumindest mal keine Abstriche machen. Die Kamera hinten ist eine 12-Megapixel-Kamera, einfach mit optischer Bildstabilisierung. Front-Facing-Kamera 8-Megapixel. Der Akku ist 4000 mAh groß. Das ist nicht schlecht. Da haben die offenbar das genutzt, was bei den Outdoor-Smartphones eben auch möglich ist, nämlich, dass es etwas größer sein kann, etwas dicker sein kann, und da haben die auch gleich einen guten Akku eingebaut. USB-C, auch das, ich glaube, das ist das erste Outdoor-Smartphone mit USB-C-Anschluss, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja. Wird im Moment noch ausgeliefert mit Android 7 Nougat, wird aber ja ein Update kommen auf Oreo. Und Bluetooth 5.0, also aktuell, ja, und auch ansonsten alles mit den aktuellen Funktionen ausgestattet, Sensoren etc. 208 Gramm wiegt das Ganze und gibt es im Meteorgrau und Titaniumgold. Also das ist ein Smartphone, das wäre doch wirklich mal ein Versuch wert. Wie gesagt, der Akku größer beim Galaxy S8, 3000 mAh, und hier sind es 4000 mAh, also 33% mehr. Gar nicht schlecht. Damit kommt man halt auch weiter, sage ich mal, draußen, vielleicht einen Tag im Wald, kann das Teil dann auch überstehen, selbst wenn man es benutzt, unglaublich. Ja. Und ja, somit ist das eigentlich eine gute Sache. Der Preis, ja, das ist leider der kleine Knackpunkt. $100 mehr als das normale Gerät. $850 ist natürlich teuer. Aber ich muss sagen, das ist ja dann auch eben diesem Special Use Case, also dieser Spezialanwendung, Rechnung getragen. Da muss man halt durch. 850 finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man sich bedenkt, ich habe für das Pixel über 1.000 € bezahlt, also da klingt 850 noch geradezu günstig und ist aber voll und ganz outdoor-tauglich, ja, und hat ein größeres Display. Wenn da nicht das TouchWiz wäre, dann ja, wäre das auf jeden Fall für mich ein Kandidat, der ganz ernsthaft in Betracht gezogen wird. Naja, okay. Aber auf jeden Fall hat Samsung hier voll und ganz richtig gemacht, im Gegensatz zu den Vorgängermodellen und den anderen Firmen, indem sie keinerlei Abstriche gemacht haben. Und damit ist das auch ein Outdoor-Phone, das man auch wirklich empfehlen kann und wo man nicht sagen kann, okay, das könnt ihr zwar für draußen benutzen, aber für jeden Tag geht das nicht, weil es einfach mit den aktuellen Apps überfordert ist. Das muss man hier nicht sagen, das kann man immer benutzen. Nicht schlecht. Bose Quiet Comfort 2. Tja, ich glaube, ich habe meinen Kopfhörer zu früh gekauft. Ich habe ja euch diesen Sony MDX1000, glaube ich, vorgestellt. Oder MDR1000X, ja, war das, glaube ich. Und den habe ich gekauft, weil der sehr, sehr gut die Außengeräusche abdämmt. Ja, besser als der Quiet Comfort damals QC35. Und auch ja, besser als die anderen Produkte, die da auf dem Markt waren. Jetzt kommt allerdings etwas, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, sag ich aber gleich noch was dazu. Der Quiet Comfort 35.2 hat nämlich den Google Assistant mit integriert. Eingebaut, Leute. Wahnsinn. Und das ist mal eine gute Sache. Also gerade für Leute, die jetzt sonst keinen Zugang zum Google Assistant haben, finde ich das sehr, sehr interessant. Und ja, ich habe wenig Infos im Moment noch. Ja, da muss ich erst noch ein bisschen, ja, vielleicht das Teil auch mal ausleihen oder so und mal genau testen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Teil dann halt auch nutzbar ist, ohne dass das Smartphone diesen Google Assistant eingebaut hat. Wie das Ganze jetzt abläuft, ob das jetzt eine direkte Wi-Fi-Verbindung hat, zum Beispiel zum Router, das kann ich eben jetzt nicht genau sagen. Ansonsten wäre es ja schlimm oder wäre es ja nicht möglich, dass der den Assistant direkt drin hat. Ja. Es ist auch so, dass wenn euer Smartphone bereits den Google Assistant drin hat, dann könnt ihr das auch mit dem Sony MDR-1000X Kopfhörer nutzen. Ja. Da habt ihr auf der rechten Seite dieses Bedienpanel an der Ohrmuschel, ja, wo man dann mit so Gesten laut leiser machen kann oder wenn man die ganze Hand drauflegt, dann schaltet man den Kopfhörer aus und man hört die Umgebungsgeräusche, also sehr, sehr nützlich. Und wenn ihr da mit dem Finger längere Zeit auf dieses Panel drückt, dann geht der Google Assistant in eurem Smartphone an, ja, und ihr könnt ganz normal reden, ja, hat ja auch ein Mikrofon eingebaut, ganz normal reden und verstehen, der Google Assistant wird dann über Bluetooth quasi übertragen an euren Kopfhörer und im Prinzip, wenn ihr da länger drauf drückt, das ist das so, wie wenn ihr länger auf den Home-Button drückt, ja, an eurem Smartphone, dann kommt ja auch die Sprachangabe und der Google Assistant ist bereit für die Eingabe und genau das könnt ihr dann auch mit dem Sony-Kopfhörer machen. Nur falls ihr eben auf eurem Smartphone kein Google Assistant habt, dann ist natürlich ein Headphone Quiet Comfort 2, der eben den Google Assistant eingebaut hat, schon absolut nützlich. Ja. Tja, sowas. Gut, aber wie gesagt, wie das Ganze so ganz aussieht, weiß ich noch nicht. Die sind noch nicht noch nicht verfügbar. Demnächst werden die ausgeliefert. Ich bin schon gespannt drauf. Nicht, dass es am Schluss genau das ist, was Sony bereits kann, dass es auch nur ein Button ist, quasi, wo man dann eben drückt und der Google Assistant im Smartphone meldet sich. Da müssen wir mal aufpassen. Also der Artikel, den ich hier vor mir habe und die Packung auch, zeigt oder sagt aus mit dem Google Assistant. Google Assistant built-in. Das würde bedeuten, dass die tatsächlich im Kopfhörer eingebaut sind, dieses System, diese Logik und zum Beispiel sich damit Wi-Fi ähnlich verbindet, ja, mit dem Router oder vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht geht das auch über die Bluetooth-Verbindung, so ein Tethering oder was weiß ich. Auf jeden Fall impliziert das, wenn es aber nur ein Long-Press-Button ist, wie das auch beim Sony ist, dann ist es natürlich nichts Neues und man bräuchte auch den Google Assistant auf dem Smartphone. Das Google Pixel 2 wird aufregender als die Konkurrenz aus Cupertino. Das sagt NBC. Ja. Und zwar geht es darum, das iPhone X ist ja vorgestellt worden. Sehr schön, sage ich statt nur dazu. Gefällt mir ausgesprochen gut. Diese Art von Design ist definitiv die Zukunft, meiner Meinung nach. Ja. Und Xiaomi hat es ja Mix, glaube ich, heißt es, gezeigt schon vor knapp einem Jahr, wie das aussieht, ja, oder wie es aussehen kann. Essential hat das Design schon gezeigt, vor allem, dass es eben um diesen Kamera-Button herum geht. Es wird kein Platz verschwendet, das finde ich besonders schön. Ja. Und somit ist das ein schönes Teil, finde ich. Ja, fällt mir ganz gut. Ich war zuerst sogar recht angetan von einem iPhone X, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann habe ich so einen Mitschnitt gelesen und ich muss schon sagen, was da so alles mal wieder von Apple rausposaunt wurde, also das schwankt so zwischen Desinformation und Lügen, ja? Weil es alles, was das iPhone X kann, gibt es bereits im Android-Bereich, alles. Ja. Das Einzige, was sie vielleicht noch, was man noch zu guten halten kann, sie haben von allen Geräten zusammengeklaut und haben das alles in ein Gerät gesteckt. Ja. Und ich glaube auch, sie werden es so gemacht haben, dass es auch funktioniert richtig. Ja, das muss man natürlich zugute halten, ja, ganz klar. Aber CNBC sagt, das Google Pixel ist weitaus interessanter, weitaus aufregender als das iPhone X. Ja, so sieht's aus. Ja. Auch wenn es jetzt nicht dieses schöne Display hat, ja, wo also das komplette Smartphone ist, ohne Bezels, ja, wird das interessanter sein, ja, weil eben zum Beispiel auch das Gigabit-LTE-Netzwerk möglich sein wird. Ja, gut, bei uns vielleicht uninteressant, aber trotzdem immerhin, weil es eben die neueste Qualcomm-Modem-Technologie hat, im Gegensatz zum iPhone. Ja. Und Google wird auch ein großes Wort mitsprechen für die neue Hype-Sache VR, Virtual Reality. Also, naja, okay, gut. Beim iPhone X wird da, ist da jetzt noch nichts speziell geplant. Ne? Übrigens, also ich meine, der Spruch für die Apple-Hasser ist ja schon auf, ist ja schon, liegt auf der Hand, ne? iPhone X ist nix, ne? Es ist aber sehr interessant, dass so ein Artikel bei NBC erscheint und also CNBC sogar, also das heißt die Business-Ausgabe sozusagen, und das ist äußerst bemerkenswert. Ja. Und der Autor ist auch tatsächlich hier, dieser Kommentar dort ist auch wirklich sehr, sehr angetan von dem Google Pixel 2 und wartet fieberhaft drauf. Und hatte eben für das iPhone X nur ein, ja, okay, wie erwartet, alles okay. Ne? Also, zack. Nicht schlecht. Man darf also gespannt sein und scheinbar ist da wirklich noch sowas wie Aufregung vorhanden, wenn ein Pixel 2 angekündigt wird. Irre. Finde ich cool. Pixel und Pixel XL bekommen HDR in Oreo. Ja. Und das geht über eine Softwarelösung. Wer hätte das gedacht? Ja, Pixel und Pixel XL haben ja keine ausgesprochen HDR-Displays, aber die Displays sind so gut, dass man durchaus solche, weil es ja auch AMOLED-Displays sind, eben solche krassen High-Definition ja, sagen wir mal, Farbunterschiede und Spektren darstellen kann, wenn es denn die Software richtig anliefert. Ja. Und da hat Google mal wieder ein bisschen Magie, Software-Magie losgelassen, so wie sie es auch schon bei der elektronischen Bildstabilisierung gemacht haben, die im Endeffekt dann besser war als die optische Bildstabilisierung, unglaublich. Und ungefähr so ist es jetzt auch mit dem HDR. Die können HDR, die haben per Software HDR auf dem Pixel-Display emuliert und es sieht aus wie auf einem HDR-Display. Absoluter Hammer. Ja. Aber im Moment kann ich es noch nicht selbst testen, ja, denn klar, was ist passiert? In Deutschland noch nicht verfügbar, beziehungsweise eben noch nicht serverseitig gewechselt. Das Update, das YouTube-Update kam. Es wird auch im Moment nur auf YouTube funktionieren, weil, wie gesagt, es eine Softwarelösung ist. Ja. Und aber trotzdem, also man kann die YouTube-Videos, die in HDR aufgenommen worden sind, auch in voller Qualität dann genießen auf dem Pixel-Display. Nur muss eben, wie gesagt, für Europa erst noch freigeschaltet werden und ja, serverseitig kann man leider nichts machen. Ist halt mal so, wird vielleicht die Woche kommen, vielleicht auch nicht, mal sehen. Updates sind ja immer so eine Sache momentan, also wenn ich etwas sagen kann, ist, dass das Oreo-Update bisher alles andere als zufriedenstellend gelaufen ist, ja, also ich habe noch nie so viele Probleme selbst gehabt und auch über solche Probleme gelesen, wie bei Oreo, das finde ich absolut schade. Das G-Board, ja, ich hatte es, glaube ich, ja, ich hatte es in den Kommentaren da auf YouTube in der Community mal schon geschrieben, ja. Das G-Board hat ein Problem. Es kann nicht mehr mit dem Personal Dictionary zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Phrasen, selbst Wörter in das Personal Dictionary eingefügt habt, ich habe das zum Beispiel gemacht, um mit Shortcuts Phrasen, die ich ständig brauche, und das ist für mich extrem extrem, extrem wichtig. Ohne geht es nicht. Ja. Die werden also ignoriert. Und die funktionieren überhaupt nicht mehr. Also ich kann dort reinschreiben, was ich will, mit Shortcut oder ohne Shortcut. Die werden nicht mehr erkannt und nicht mehr genutzt. Jetzt habe ich also zwischenzeitlich gab es übrigens dann ein Update. Also es war zuerst mal das Update auf neues Gboard-Update, Oreo-Update. So, dann hat es versagt. Dann kam ein Gboard-Update, dann ging es wieder. Ein paar Tage später kam ein neues Update, ging es wieder nicht mehr. Jetzt habe ich scheinbar erstmal eine Lösung entdeckt gehabt, ja, nämlich alle Daten löschen. Natürlich waren dann auch alle Wörter, die man so beim normalen Tippen gespeichert hat, waren auch weg, wenn man sie nicht in der Cloud abgelegt hat. Ja, habe ich nicht gemacht, logischerweise. Dann waren natürlich alle Daten weg, war mir bewusst, ist okay. Siehe da, es hat funktioniert. Das Personal Dictionary hat wieder geklappt. So, heute Morgen schalte ich das Handy an. Hat 2 Tage hat es funktioniert, oder ein Tag, also 24 Stunden etwa. Schalte das Handy an. Was passiert? Gboard, wieder kein Personal Dictionary. Und ich vermute, dass da es höchstens ein Zusammenspiel zwischen Gboard und Oreo ist, aber das Problem muss zum Großteil bei Oreo liegen, denn ich habe auch eine andere Tastatur ausprobiert, weil, wie gesagt, ich brauche die Dinger, also ich kann aufs Gboard verzichten, aber nicht auf meine Phrasen, die dort gespeichert sind, das geht nicht. Und diese Tastatur nehmen auch keine Wörterbücher mehr an. So, das heißt, ich sitze hier auf dem Trockenen. Muss hier eine Menge Zeit mehr aufwenden jetzt, um die Nachrichten zu schreiben. Ich schreibe sehr viele Nachrichten, ja. Gegen mich sind die SMS-Junkies in der Schule nichts dagegen. und das geht absolut gar nicht mehr. Ich bin ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Das ist eine wichtige Funktion, dass da nicht mehr Wert drauf gelegt wird. Da zu schauen bei solchen Updates ist mir unbegreiflich. Jetzt hänge ich hier in der Luft. Ich kann nicht jeden Tag die Daten löschen. Ja? Was ich jetzt halt notgedrungen machen muss, ich probiere eins, ich lasse die Scheißdaten, Entschuldigung, ja, dann eben in die Cloud übertragen und tue alles, was ich jemals eingetippt habe, bei Google ablegen. Super, vielen Dank, Google. Ja. Vielleicht noch meine Passwörter auch, die ich dort eingetippt habe, so wie es mal bei SwiftKey war. Dann lösche ich nochmal die Daten, dass ich es heute wieder nutzen kann, weil ich brauche das Ding, ja, geht nicht anders. Ne? Und dass dann die gespeicherten Worte nicht weg sind, muss ich dann eben das in die Cloud übertragen und hoffe, dass dann das Problem damit zumindest bis morgen wieder gelöst ist. Ja. Und morgen muss ich das dann wahrscheinlich wieder machen. Also das ist etwas, was ich einfach nicht okay finde und sowas darf einfach nicht passieren. Entweder, wenn die Funktion nicht gebraucht wird mehr, dann muss sie gesperrt werden, dann muss ich mich umgucken, dass ich mir ein anderes OS-System nehme, wo das geht. So wichtig ist es, ja, für mich. Oder die Funktion muss eben auch funktionieren. Das ist Schludern, das ist absolut nicht okay und das wirft auch ein schlechtes Licht auf Google. Die Updates, das Updates bei Oreo ist wirklich momentan ganz, ganz negativ bei mir behaftet, obwohl ich am Anfang ja sehr euphorisch da war. Die Sache mit den Adaptive Icons zum Beispiel ist auch so eine Sache. Da habe ich mich ja gefreut, weil es heißt, Adaptive Icons, endlich, ne, kann der Hersteller vom Smartphone festlegen, ja, wie die Icons auszusehen hat. Und dann werden alle Icons, ja, so angepasst, dass sie eben sich in das Design einfügen, was der Smartphone-Hersteller gewählt hat. Und auf dem Pixel sind es ja diese runden Icons statt eckige. Ja. Und ich habe ja gesagt schon, wie es hier aussieht vor Oreo. Ja. alle möglichen Formen und Dimensionen, die da zu sehen sind, also katastrophal, überhaupt total inkonsistent, ja, abgerundete Ecken, Vierecken, also viereckig abgerundet, dreieckig sogar, ja, habe ich hier welche, dann sind einige rund, dann, also es ist Katastrophe, ja, Katastrophe. Manche haben noch gar keine Form, ja, da gibt es überhaupt keine Umrandung, das sind Menschen da oder was weiß ich, jeder will es dann irgendwie da rausstechen und letztendlich sieht es aus wie hingekotzt. Ja, ganz einfach. Also, ja, ich weiß, als Computerfreak, sagen wir, das ist egal, ja, ich bin ja kein Design-Junkie, ja, es stört mich auch nicht so arg. Ja. Aber wenn man schon so eine Funktion anbietet und dann auch groß Werbung macht, dann muss er auch funktionieren. Und jetzt weiß ich ja, warum das nicht funktioniert, denn nach Oreo sieht es genauso aus wie vorher. Gut, ein paar Icons haben sich geändert, ja, aber noch nicht mal alle Google-Icons sind geändert worden. Noch nicht mal alle Google-Icons, ja. Das Google Plus-Icon ist zwar rund, ja, genau wie das Chrome-Icon, aber nicht entsprechend den eigenen Guidelines. Da müsste nämlich ein kleiner weißer Rand außen herum sein und dann erst das eigentliche Icon. Hier, dieses Icon ist quasi das nackte Icon ohne diesen Kreis sozusagen. Das ist halt nur zufällig ein Kreis. Ne? Also das geht nicht. Bei einigen Apps wurde es geändert. Ja, beispielsweise Allo, ja, hat da ein Update bekommen und jetzt haltet euch fest. Damit Adaptive Icons funktioniert, muss die App geupdatet werden. Ja, und jetzt könnt ihr gleich, ja, jetzt hört mal auf zu lachen, ja, ich weiß, ihr kriegt jetzt gerade einen Lachanfall, aber, ja, was machen denn die Entwickler auf Android? Die kümmern sich in feuchten Kehricht um die Icons, schon würden sie, hätten sie sowieso für einen Standard mal irgendwie festgelegt. Nein, jeder macht das, was er will, ja, und wer nimmt denn jetzt an, dass hier viele tatsächlich Adaptive Icons implementieren. Bisher gab es nur Flippy Knife, ja, die das gemacht haben, und Marktguru. Alle anderen haben noch nicht reagiert, nix, gar nix. Ja. Ach, Leute, also, und da muss ich sagen, das ist etwas, was Google hätte mit einem relativ simplen Algorithmus selbst machen können, das Icon rausnehmen, schneiden sozusagen, ja, Kreis drumherum setzen, das Icon in den Kreis einfügen und siehe da, man hätte Adaptive Icons für alle, ohne dass die faulen Säcke von Entwickler auch nur einen Finger krumm machen müssen. Ja? Wunderbar, so wäre es gegangen. Und was macht Google? Sie sagen, ja, die Entwickler müssen ihre Apps updaten, müssen also eine Routine einsetzen sozusagen. Ja, und das scheitert schon daran, weil manche Apps ja gar nicht mehr gewartet werden. Ja, manche Apps laufen auch und da hat der Entwickler auch keine Lust dazu, irgendwas zu machen wegen den Icons. Ja, es ist absoluter Schwachsinn. Also wird Adaptive Icons scheitern, ist gescheitert meiner Meinung nach und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und damit ist es mal wieder ein Ansatz von Google, der nicht zu Ende gedacht ist. Google muss da das Heft in die Hand nehmen und eben, mit Algorithmen oder so das selbst machen, die Icons anpassen bei denen, die es nicht selbst angepasst haben. Wenn den Entwickler das nicht passt, dass das Icon auf einmal so aussieht, dann müssen sie eben selbst diese Routine einbauen, Adaptive Icons Routine einbauen und dann können sie auch wieder bestimmen, wie ihre Icons denn jetzt dann aussehen sollen. Ja? Und manche machen sich da auch gar keine Mühe. Das Marktguru-Icon ist eben genauso, wie ich gesagt habe, wie zum Beispiel so ein Google-Algorithmus hätte machen können. Die haben einfach das rechteckige, nicht viereckige, sondern rechteckige Icon genommen und haben einen Kreis drum gemacht oder haben eben diese Routine implementiert und das viereckige Icon einfach einbinden lassen, sodass es einfach nur jetzt ein kleineres Marktguru-Icon ist in einem großen Kreis. So. Das kann man ja machen. Das hat ja auch Google so gesagt. Da haben die Entwickler kaum Arbeit damit. Nur die Routine einfügen, ja, und schon hat man Adaptive Icons. Das haben die gemacht. Gut. Das hätte aber auch Google generell so machen können, ja, bei Oreo, dass es Oreo selbst macht. Aber okay, gut. Wer weiß, was die Leute sich da manchmal denken. Dann nächstes Problem unter Aereo und zumindest mit meinem Pixel XL. Ich habe im Internet recherchiert. I'm not alone. Ich bin nicht alleine. Was passiert? Wi-Fi-Probleme. schon das zweite Mal oder dritte Mal ist es passiert. Gestern, ja. Schalt morgens das Handy an. Ja, und mache die Sachen und so, pass nicht auf. Ja, und dann auf einmal, so ein paar Stunden später, fällt mir auf, hä? Wieso steht denn dort LTE? Ja, mal wieder nicht ins Wi-Fi eingebucht. Wi-Fi abgeschaltet. Ne? Wi-Fi schaltet sich ab, manchmal. Ohne erkennbaren Grund. Keine Ahnung, warum. Ja, ich habe eingestellt, dass Wi-Fi immer anbleibt. Also bei mir ist Wi-Fi immer an, auch wenn ich in Buxtehude und im Wald bin. Ja, das hat Gründe. Ja, weil dann nämlich die Navigation wesentlich besser läuft. Ja, die Navigation, wie zum Beispiel Google Maps und so weiter, nutzt auch Wi-Fi etc. Also das heißt, wenn ich irgendwo auf einer Hütte im Wald bin und die haben Wi-Fi, ja, aber ich gerade ein super schlechtes GPS-Signal habe, dann weiß Google trotzdem ganz genau, ich bin jetzt dort in der Hütte, weil diese Netzwerk-ID weiß Google, wo diese Netzwerk-ID ist und ja, dann wissen die, in welchem Standort ich bin und das ist eigentlich ziemlich wichtig für mich. So, gut. Und so ist es nun mal, dass sich jetzt eben das Wi-Fi einfach so abschaltet und ich da schon richtig viel Datenkontingent verbraucht habe. Zum Glück habe ich da keinen Updates gerade vorgeschlagen bekommen. Schon hätte ich da einfach morgens wie immer drauf gedrückt, ja, updaten, ja. Und dann wären gleich mal, wie groß dann die Updates waren, vielleicht ein paar hundert Megabyte Traffic weg gewesen. Katastrophe, ja. So geht es einfach nicht. So kann das einfach nicht weitergehen. Aurea ist eine Baustelle, die haben richtig großen Mist gebaut momentan. Und ich bin echt entsetzt, muss ich sagen, wie noch bei keinem anderen System. Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber Google sollte sich vielleicht weniger um politischen Scheißdreck kümmern. Entschuldigung, dass ich das so knallhart sage. Mehr um vernünftige Produkte und um die Qualitätssicherung, statt hier Sprachrohr für alle möglichen politischen Gruppierungen oder eben Gegner zu allen möglichen politischen Gruppierungen zu sein. Ich hole mir Google nicht wegen seinen politischen Ansichten, die können sich sonst wohin stecken, sondern ich will gescheite Technik haben. Und wenn Google es nicht bald auf die Reihe bekommt, gescheite Technik zu liefern, dann muss ich mich woanders da umgucken. Ja, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Also gerade für Leute, die sich das Pixel geholt haben, die aktuelle Updates wollen und dann kommt sowas da raus dabei, dass wichtige Funktionen nicht mehr funktionieren, ja, Wi-Fi funktioniert nicht mehr gescheit, Bluetooth-Probleme habe ich auch schon wieder vernommen, zum Glück habe ich die nicht. Da muss ich schon sagen, dann sagen so die Leute doch auch, ja, toll, super, ne? Und deswegen habe ich mir jetzt ein Pixel geholt, ne? Wunderbar. Also nee, so geht das nicht. Ach je, was soll's. Ja, das neue Pixel 2 wird vorgestellt, auch wenn ich gerade nicht so gut drauf zu sprechen bin. Das Pixel 2 ist natürlich interessant. Und das wird am 4. Oktober vorgestellt. Ja, es wird definitiv, ja, das wurde nochmal jetzt bestätigt, durch die FCC-Zulassung wurde es bestätigt, von welchen Firmen das ist. Ist aber auch wurscht, sage ich jetzt nicht nochmal. Und damit werden wir alle gespannt am 4. Oktober schauen, ja, was Google eben bringt. Und übrigens am 3. Oktober kommt Thimbleweed Park raus für Android, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist mir dann am 4. Oktober auch vollkommen egal, was für ein Pixel da rauskommt oder dieses Event überhaupt, ja. Ist mir vielleicht vollkommen egal, weil ich mit Thimbleweed Park beschäftigt bin, ne? Das Supergame von Ron Gilbert, dem Macher von Monkey Island, ja. Ehrlich gesagt, das wird den 4. Oktober noch überschatten, denke ich. Wenn die fix sind, Google, dann werden die bei der Präsentation auch mal Simpleweed Park drauf laufen lassen. Ne? Simpleweed Park soll übrigens mit Maus und Tastaturunterstützung auch kommen. Nicht schlecht. Nur auf Android. okay. Also, übrigens interessant ist auch die Spekulation, dass, so sagt zumindest Android Central, dass eine etwas neuere Version von Android Oreo mit ein paar extra Features dann auf diesem Gerät laufen wird, auf dem Pixel XL 2. Ja. Ich wäre Google sehr dankbar, wenn sie dann das neue Android Oreo auch auf das alte Google Pixel bringen würden, damit es vielleicht auch wieder richtig funktioniert. Vielen Dank. Jo, aufatmen oder vielleicht auch jetzt nicht aufatmen, das kann man jetzt so sehen, wie man will. Also ich kann euch sagen, wenn ihr geduldig seid und nicht unbedingt sofort das Oreo haben wollt, dann können sich jetzt einige Leute freuen, die kein Google-Gerät haben und vielleicht noch ein halbes Jahr dauern, bis das Oreo rauskommt. Dann ist die Chance vielleicht größer, dass es auch funktioniert. Die Motorola-Geräte bekommen Oreo, die meisten, das G4, also G4, bekommt keins. Aber das war meiner Meinung nach abzusehen. Moto Z, Z-Droid, Z-Force-Droid, Z-Play, Z-Play-Droid, Z2-Play, Moto Z2 Force, Moto X4, Moto G5, G5 Plus, G5S und G5S Plus. Ach Gott, haben die Bezeichnungen. Die alle bekommen Oreo zu unterschiedlichen Zeiten. Einige werden vielleicht noch bis Ende des Jahres was bekommen. Aber man sollte eher so die ersten Monate im Jahr 2018 anpeilen. Ja? Und wie gesagt, vielleicht ist das ja gar nicht mal so schlecht. Ich warte jedenfalls jetzt schon sehnsüchtig auf das große Bugfix-Update, das es gibt, so dass es auch wieder Spaß macht, das Google Pixel XL zu benutzen. Momentan macht es wirklich keinen Spaß. Google stellt TEZ vor, T-E-Z, TEZ oder wie auch man immer das aussprechen will, keine Ahnung, weil das ist ein Bezahlsystem für Indien. Ja, Indien. Ich musste ja schon ein bisschen schmunzeln, auch das ist wieder bezeichnend für die Lage momentan bei Google. Ja. Statt dass sie jetzt erstmal das angefangene System, Einführung von Google Pay, so in Europa vielleicht, in den USA läuft es ja auch noch nicht so arg rund, ja, hier ein bisschen forcieren, ne, und dafür sorgen, dass man es hier auch benutzen kann, weil bis zum heutigen Datum geht in Deutschland kein Google Pay, kein Android Pay, nix. Ja. Und aber Apple Pay funktioniert übrigens, ja. Jetzt wird halt Indien angepeilt und die machen dort jetzt ein riesiges System für zu bezahlen per NFC in Indien. Man kann natürlich sagen, Rio ist ein bisschen neidisch, stimmt, absolut, aber es ist ja auch abzusehen, ja, ich habe ja auch schon des Öfteren gesagt, dass für Google Indien ein sehr, sehr wichtiger Markt ist, sehr, sehr, sehr wichtig, und dass sich halt Europa auch durch diese Anti-Google-Haltung unserer Politiker, unserer Staaten und vor allem auch der EU jetzt insgesamt als Institution, ja, diese Anti-Google-Haltung, die wird uns noch viel, viel kosten. Ja? Die wird uns noch viel, viel kosten. Wir werden überholt werden von den Schwellenländern, wenn das so weitergeht, innerhalb von 2-3 Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch früher, ja, im technischen Bereich geht die Entwicklung sehr schnell, vielleicht ist in 10 Jahren sind wir vielleicht technologisch bereits hinter Indien, ja, 20 Jahren, ich weiß nicht. wenn dort solche Sachen gepusht werden und bei uns, wir werden links liegen gelassen. Noch ist es zwar nicht so weit, dass uns Google abgehängt hat, aber man wird das Gefühl nicht los, dass eben hinsichtlich dessen, dass diese aufstrebenden Märkte wie Indien immer wichtiger werden, wird Europa eben immer uninteressanter. Bei gleichzeitigem Druck aus Europa noch uninteressanter zu werden für diese Firmen. Ja. Und ja, genau wie Apple um China kämpft statt um Europa, ja, und jetzt Google lieber ein vernünftiges Bezahlsystem in Indien aufbauen will statt in Europa, ja, so wird es dann vielleicht in Zukunft noch mit anderen Sachen funktionieren. Und ja, ich kann Google nicht böse sein deswegen, nur sie haben mit diesem Bezahlsystem in Europa und in den USA angefangen, das sollten sie bitte erstmal fortsetzen, bevor sie hier eine weitere Baustelle aufmachen, denn so schlimm kann es ja noch nicht sein, also so übel ist es ja noch gar nicht. Immerhin macht auch Google in Europa gut Umsatz, ja? Und wer das Geld einsteckt, der kann auch was bringen fürs Geld, oder? So, und ja, das war's auch mit den News. Ich komme jetzt mal zu der Community. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, weiß nicht, was da los war. Ich habe den Kommentar übersehen oder ich weiß es nicht, sorry, Andreas, ja. Erstmal Alexander, genau, ja. Sorry, Alexander, ich habe irgendwie das total verpeilt, ja. Also, du hast nämlich schon darauf hingewiesen, was ich auch gesagt habe, dass das Xiaomi Mi Mix 2, ja, auf dem Markt befindet oder auf dem Weg zum Markt, ja. Nachfolger, schreibst du, des ersten nahezu randlosen Smartphones. Wenn es wohl nicht in Europa verkauft wird, so könnte man es importieren. Und hätte für die technischen Daten ein sehr günstiges Gerät. Preise starten bei ungefähr 420 Euro. LTE Band 20 wird unterstützt. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Danke, Alexander. Wenn es so ein Gerät mit Stylus gäbe, wie bei der Note-Reihe von Samsung, wäre das sehr interessant für mich. Also ich muss auch sagen, ja, warum nicht importieren? Ganz klar. Es hat natürlich seine Nachteile. Wer ist Ansprechpartner, wenn was kaputt ist? Nach China was zurückschicken, das ist lustig. Das kann ich auch sagen. Wenn das LTE-Band 20 unterstützt wird, ist das schon mal die halbe Miete, also da muss man sich dann keine Gedanken mehr drum machen. So ein gutes Gerät zu diesem Preis gibt es nicht bei uns, das ist ganz klar. Also wer das haben will, müsste es importieren. Das ist der Hammer. Und wie der Alexander richtig erwähnt, der Nachfolger bereits des allerersten randlosen Smartphones. Ja, also dran denken, wenn Apple jetzt hier mit X-Phone überall, iPhone X überall vertreten ist, ja, und so, wer hat's erfunden, wer hat's zuerst gemacht? Xiaomi. So. Gut, dann ging's noch um das Note 8, ganz genau. Ja, klicke ich mich mal durch zu dem Kommentar. Wo ist es? Genau, auch der Alexander. Letzte Woche wurde das Samsung Galaxy Note 8 vorgestellt. Ein spannendes Gerät, wie ich finde. Samsung geizt mal wieder mit dem internen Speicher, 64 GB, aber für meinen persönlichen Einsatzzweck dürfte das reichen. Ich habe aktuell 32 GB plus SD ohne Adaptable Storage auf dem S7 und komme damit gut zurecht. Was? 32 GB kommst du zurecht. Das müsste mir auch mal passieren. Aber der Preis zum Release ist mir etwa 500 Euro zu hoch. Wenn ich es mir kaufe, dann wohl erst im März, wenn es nur noch die Hälfte kostet. Ja, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob so hoch der Preisfall ist, aber auf jeden Fall, wer beim Note 8 noch ein bisschen wartet, denke ich, wird sicherlich noch ein bisschen was sparen können. Aber es ist schon ein tolles Teil, das muss man schon sagen, ja, also da, ob Touchwiz oder nicht, das ist richtig gutes Ding, sieht interessant aus und durch den Stylus ist es halt auch noch vielseitiger einsetzbar, ne, also das Notepad als Zeichen Tablet und alles mögliche. Also ich finde es schon sehr genial. Und 6 Zoll Display ist absolut traumhaft. Ja, endlich wieder ein richtig großes Phone. Ich muss sagen, ich habe ja vorher vor meinem Pixel ein 8 Zoll Samsung Galaxy Z3 Tablet Kompakt gehabt und das auch als Smartphone benutzt, weil man damit auch telefonieren kann. Und ich vermisse das große Display einfach immer noch. Ich finde das wirklich so schlecht, dass man nur ein 5,5 Zoll Display hat. Ja, also schade. Wenn man sich einmal an ein großes Display gewöhnt hat, will man einfach nicht mehr zurück zum Kleinen. okay, gut. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, was da noch war. Ich meine nämlich, da hätte ich noch was gesehen. Ja, ich genau, hier ist noch was. Und zwar, das dürfte auch wieder vom Alexander sein, oder? Oder? Ja, genau. Alexander, Alexander, kriegst eine Auszeichnung hier. Der Google Assistant ist jetzt für iOS verfügbar. Und tatsächlich könnte ich ihn auf meinem Firmenhandy iPhone 6S sofort installieren. Ist er denn inzwischen auch schon für weitere Android-Geräte erschienen? Auf meinem Galaxy S7 habe ich ihn seit einigen Wochen auch, aber nur deswegen, weil ich ein Custom-ROM installiert habe, bei dem er mitgeliefert wurde. Also auf zumindest auf dem Nexus 5X ist er jetzt auch seit einigen Monaten, muss ich schon sagen, oder? Ja doch, ich denke ein oder zwei Monate ist er jetzt angekommen, na, und funktioniert auch soweit. Also so wie er auch auf dem Pixel funktioniert, ohne Einschränkungen, kein Problem, alles gut. Ob es jetzt bei weiteren Smartphones gibt, angeblich soll er ja auf allen Geräten ab Gingerbread laufen, glaube ich, war es, ja. Also zumindest, ich weiß nicht, Gingerbread, also ich glaube, auf jeden Fall ab 4.4 müsste er laufen. Ne? Millionen Geräte, hat es geheißen, ja, sollen da funktionieren. Ich glaube, das war auch wieder ein lokales Problem, dass es für Deutschland nicht freigeschaltet war. Ich denke, dass es jetzt eigentlich auch geben müsste. Der Google Assistant kommt ja nicht mit einem Firmware-Update, sondern dann kommt einfach über den Play Services. Ja, also das Google Now wird einfach umgemodelt. Das ist dann der Google Assistant. Also da gibt es kein Firmware-Update und deswegen müsste es klappen, ja, mit der Umstellung. Warum das so lange gedauert hat, wie gesagt, ich denke, das ist einfach nur ein Problem mit der lokalen Stelle, ja, wo man jetzt sich gerade befindet. Ja. Gut, dann komme ich mal zur App der Woche. Und zwar habe ich hier Touch Retouche oder Touch Retouch, keine Ahnung, wie man das nennt. Ein Retouche-Programm auf jeden Fall. Und jetzt sagt er, oh ja, gut, okay, auf dem Smartphone, das ist viel zu viel Stress, das mache ich daheim auf dem Computer. Nein, werdet ihr nicht machen, denn was ihr hiermit machen könnt, ist einfach absolut der Hammer. Ihr werdet es nicht glauben, ja. Ich gucke, dass ich jetzt gerade hier noch schnell ein Video aufnehme, ein Screen-Video, in dem ihr zum Beispiel sehen könnt, wie ein ganzes Objekt, das im Mittelpunkt des Bildes steht, ja, einfach verschwindet, obwohl man nichts groß machen muss, außer so ganz, ganz grob das Objekt markieren mit dem Finger, ja, drüber malen, ja, markieren und dann auf die Retusche-Funktion gehen und dann verschwindet das Teil. Einfach so. Es verschwindet. Und der Hintergrund, ja, sieht in den meisten Fällen wirklich aus, als ob da niemals was anderes gewesen ist. Ja. Der Algorithmus ist also sehr, sehr gut, der das machen kann. Ja. Im Prinzip werden da andere Teile des Bildes, das nahe an diesem Hintergrund ist, genommen. Oder das nahe an dem Objekt ist genommen und so vervielfältigt, dass es eben nicht weiter auffällt. Manchmal kriegt man ein Ergebnis, wo man sieht, dass da was verändert wurde, dann kann man das einfach rückgängig machen, nochmal neu markieren und nochmal machen und man bekommt dann irgendwann auch ein richtig gutes Ergebnis und zwar so gut, dass man das nur sieht, wenn man weiß, dass da was wegretuschiert wurde. Ja. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, was da alles machbar war oder machbar ist. Ich habe das ausprobiert. Da hat jemand zum Beispiel vor dem Haus gestanden, ja, und zwar in einem Winkel, dass er quasi ein Viertel von dem Bild verdeckt. Vom Haus war ein gutes Stück verdeckt worden. Nur der obere Türrahmen der Eingangstür war zu sehen. Ich markiere den, gehe da drauf und mache das Objekt weg, also den Menschen weg. Und auf einmal ist dort die Tür und das Fenster. Ich glaube nicht an Magie. Ja, ich glaube nicht an Magie. Aber jemand, der nicht weiß, was da mit Algorithmen, KI und neuen Technologien alles möglich ist, der wird es nicht glauben, dass es keine Magie ist. Es ist unfassbar, Leute. Ich weiß nicht, wie das der Algorithmus hingekriegt hat. Aber dass er nicht nur einen Blumenkasten dahin gemalt hat, ja, das war ja alles. Das ist unfassbar gewesen. Ne? Und so habe ich das dann ausprobiert. Kleine Objekte, ja. Ich habe mich ja erst gar nicht getraut, was richtig zu nehmen. Habe so ein Steinchen genommen, ja, markiert und wupp, war das Steinchen weg. Ja, und okay, dann habe ich mich ans Messer getraut und dann war das Messer weg und es hat ausgesehen, als ob da niemals ein Messer drin gestocken hätte. Ja. Unglaublich ist das, Leute, also ich fasse es nicht. Und deswegen war für mich innerhalb von 20 Minuten klar, dass es dieses Teil App der Woche wird, weil das ist genau sowas, wie man es unterwegs braucht. Vielleicht kriegt es jemand, der richtig gute Fähigkeiten hat, ja, daheim am Computer mit großer Software und so weiter, ja, und viel Arbeit, 10 Minuten bis halbe Stunde, Stunde vielleicht, wenn jemand ungeübt ist, vielleicht sogar ein bisschen besser hin noch, ja. Aber das nützt einem nichts, wenn man gerade unterwegs ist, hat irgendein Heini drauf, will aber das Teil im nächsten Social Network verbreiten, ja, oder es ist gerade, was weiß ich, ein Haufen Kacke auf dem Bild zu sehen und der muss weg, ja, und dann hat man keine Zeit und keine Lust, da eine riesen Software aufzumachen, ja, das dort Pixel für Pixel zu retuschieren und zu klonen und alles mögliche, sondern nein, dann macht man das Programm auf, markiert das Ding, was weg soll und dann ist das Ding weg. Ende Gelände. Und zwar so, dass man es eben kaum sehen kann. Und das ist absolut innovativ, absolut genial. Es gibt auch noch einen speziellen Modus für zum Beispiel Überlandleitungen. Ja, also ihr kennt das ja vielleicht in Städten, hat man oft ein schönes Bild und dann ist da oben so eine Stromleitung zu sehen. Ja, die verhunzt das ganze Bild. Markieren, Leitung ist weg. Ja, so ist das. Ja. Speziell wird dann, irgendwie gesagt, dieser Modus ist speziell für Leitungen, dann verfälscht er nicht mehr davon, wenn zum Beispiel die Leitung in ein anderes Objekt übergeht, ja, wird von dem anderen Objekt eben nichts groß verfälscht, sondern eben nur die Leitung wegretuschiert. Also richtig genial. Man hat zwar noch jede Menge Tuning-Möglichkeiten, man kann auch die Auswahl mit einem Pinsel oder mit einem Lasso machen, ja, und man kann noch viele Sachen einstellen. Tatsache ist, habe ich nicht ein einziges Mal gebraucht. Bei allen Bildern, die ich ausprobiert habe, hat es mit der Standardeinstellung und dem Brush perfekt geklappt. Wahnsinn. Habe ich noch nie erlebt. Deswegen absolut top Touch Retouche oder Touch Retouch, ja, je nachdem, wie man es aussprechen will. Eine absolute Hammer-App für die unkomplizierte, schnelle Bearbeitung von Bildern und mich wundert es ja nicht, sehe ich jetzt gerade erst, ja, als ich hier mal aufgeklappt habe, um zu sehen, ob da irgendeine Angabe dabei steht, ab welcher Version, Android ab 4.0, ja, 4.0 braucht man also dazu, habe ich jetzt gerade gesehen, die Software kommt aus Deutschland und wundert mich ja nicht bei unseren gesetzlichen Vorgaben, ja, bald müssen wir alles wegretuschieren da drin und dürfen nur noch den blauen Himmel haben, mit dieser Software wird das auch noch gehen. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, Kommentare, Ähnliches, ab zu YouTube in die Community, entweder zum Video direkt oder ins Diskussionsforum bei YouTube. Die Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com, bitte an die Mehrzahl denken, sondern casts.com mit S hinten. Sonst landet ihr woanders da. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.